David, Dresden. Eine Huber-Lesenovela von Thomas Sylvin. Kapitel 1. David ist im Café Grande. Er trinkt ein Glas Rotwein. David liest in dem Magazin Neon. Das Thema ist: Was ist deine Idealfrau? Kapitel 2. Die Tür des Café Grande geht auf. Eine Gruppe Frauen kommt in das Café. In der Gruppe ist Mandy. Mandy ist neu in Dresden. Kapitel 3. Die Eltern von Mandy haben ein Restaurant. Seit 2 Monaten. Davids Eltern haben auch ein Restaurant. Beide Restaurants sind in der Alaunstraße in Dresden-Neustadt. Kapitel 4. Mandy lächelt. Hallo David. David lächelt auch. Hi Mandy. Wie geht's? Gut. Und dir? Auch gut. Was macht das neue Restaurant? Alles okay. Mandy lächelt. Dann sagt sie: David, die Frauen warten auf mich. Wir spielen zusammen Volleyball. Kapitel 5. Mandy geht zu der Frauengruppe. David sieht ihr hinterher. Mandy ist groß, sportlich und blond. Sie lacht viel. Und sie ist attraktiv. Das gefällt David. David denkt: Vielleicht ist Mandy meine Idealfrau.